erlassen. Bevor die Trennungsstunde schlug, muss sieben Meilen Straßen. Könnte das nicht traurig sein, weil wir scheiden müssen. Lass zum Abschied noch einmal dir von Herzen küssen. Thank you.